Hallöchen zur Corona-Ausgabe Nummer 2 vom Podcast mit ohne Ahnung, mit mir und mit mir auch. Wir beide machen genau. Den nämlich. Und ihr merkt schon, dass an diesem qualitativ hochwertigen und wohlstrukturierten Intro wird es wahrscheinlich inhaltlich genauso heiß hergehen, wie wir uns jetzt hier genau schon austauschen. Genauso geht es nämlich weiter. Genau. Ja. Ja. Und dazu können wir euch nur beglückwünschen, dass ihr herzlichen Glückwunsch, dass ihr reingeschaltet habt. Dass ihr reingeschaltet habt. Und wir wünschen euch viel Spaß. Mein Name ist Achim. Und mein Name ist Tobi. Wir nehmen schon auf, dass dir das klar ist. Ne? Nein, die geht hier ab und zu noch mal raus und jetzt ist sie gerade draußen und übt Gitarre und dann macht sie die Tür noch mal auf und dann ist man Vögelchen zu hören. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Na gut. Na, ja, so ein Vögelchen dazwischendurch, so ein Amselkeiler, ist doch voll fett. Der kann doch mal rumkeilern, ne? Ne? So ein Amselrüde. Genau, wie man ja sagt. Das sind ja die besten Sänger überhaupt. Auf jeden Fall. Und in Großstädten auch lauter, als man denkt. Ja, genau. Da haben sie ein dolleres Organ, ein stärkeres Organ. Echt? Weil sie gegen den Straßenlärm gegen ansingen müssen, oder? Jawohl. Ach, ist das so? Ja, wirklich. Ist das wissenschaftlich so erwiesen? Mit der Wissenschaft wurde es erwiesen, genau. Ja? Und wie haben die das auch denn gemacht? Nachgemessen, mit einem Dezibelometer, haben die sich da vor einen Vogel gestellt und das haben die im Wald gemacht, in einem normalen Wald, wo sie mit einem Dezibelometer nachgemessen haben. Mit so einem und dann halt haben Schallomaten. Sie das einmal, ja genau, so sagt man das ja auch, ne? Das ist ja nicht nur Dezibelometer, sondern man sagt ja auch Schallomat dazu, ne? Genau, das ist ja eher so der umgangssprachliche Bezeichnung. Aber wissenschaftlich heißt er ja Dezimolometer. Dezimometer. Dezimometer. Genau. So war der Begriff. Dezimometer. Und dann sind sie damit halt auch in den Baum gestiegen, hier um die Ecke. Ne? Ganz witzig, das war tatsächlich hier vor der Tür. Und haben dann einer Amsel dieses Dezimometer oder den Schallabsorber, halt, wie man das so nennt, ne? Dann in Schnabel gehalten. Und da war es lauter. Dadurch war das. Ja, aber jetzt muss man ja mal gucken, irgendwie, ne? War das jetzt, also. Und das sollte dann der Beweis sein, dass die in der Stadt lauter singen als im Wald? Das spielen ja aber noch mehr Faktoren eine Rolle, oder nicht? Wie zum Beispiel? Ja klar, sicherlich. Wie zum Beispiel, wie dicht ist der mit seinem Dezimometer Schallomaten dran am Vogel? Ja. Gab es da Unterschiede? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Bleibt können unklar. Wir nicht beurteilen. Es bleibt unklar. Ja. Nein. Und handelt es sich um den es ist ja nicht ein und derselbe Vogel. Es ist die ein und dieselbe Art. Also meinetwegen alles Amselkeiler. Amselrüden oder so. Und dann singt der eine oder andere ja von Natur aus ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser. Und vielleicht so, ist und das vielleicht eine haben die ja auch ein Jungvogel gewesen. Das andere ist schon ein älterer. Und der hatte halt auch mehr Singerfahrung. Genau. Und vielleicht haben die halt auch im Wald jemanden Schüchternen getroffen, ne? Einen schüchternen Vogel, genau. Und der war halt ein bisschen leiser, als dann ihm da das Mikro in die Nase gesteckt wurde, in die Nase. Genau, vielleicht ist der Vogel in der Stadt ja auch Frontman in der Vogelband. Und woher weiß man das? Von dem her schon lauter. Ich glaube, das wurde nicht klargestellt, Achim, und dadurch ist die Untersuchung, glaube ich, hinfällig. Muss man so sagen, gebe ich zu, stimmt. Auf jeden Fall fragwürdig. Also vielleicht ja nicht hinfällig, man weiß es ja nicht. Wir haben ja jetzt viele Faktoren genannt, von denen uns alle gänzlich unbekannt sind. Ja. Vielleicht gibt es eine plausible Erklärung dafür, weiß man ja nicht. Müsste man tatsächlich nochmal nachforschen, intensiv nachforschen. Ich denke, das aber ist sehr, sehr wichtig. Dann wäre ja auch wirklich interessant, ob der Amselrüde, der in der Stadt ist und hier ein Liedchen pfeift, anschließend in den Wald fliegt und dort ein Liedchen pfeift, ob er das gleiche Liedchen dort auch leiser pfeift als in der Stadt. Und das wiederum, frage ich mich, das kann man ja nur nachvollziehen, indem man wirklich mitfliegt. Ja. Indem man wirklich da muss dabei man ist. Ja, da muss man den Schallomaten auf eine Drohne packen und hinterher fliegen. Ich denke, das ist glaube ich, auch generell ein gutes Vorgehen, weil wahrscheinlich der Vogel sich dadurch keineswegs erschrocken fühlt oder von einem Wildvogel verfolgt. Genau, ja, da wird er sich ja dran gewöhnen, der tut ja nichts. Na? Ja, natürlich nicht. Ne? Der tut ja nichts. Ja. Und dann denkt er, okay, ich habe einen Schatten. Irgendwie habe ich jetzt schon ein paar Tage lang gehört, vielleicht so. Das Geile ist, ich höre gerade, während wir hier sprechen, und das ist so ein bisschen wie Sendung mit der Maus, im Hintergrund so leichte Klampfentöne. Echt? Die durch, also meine ich zumindest, ich glaube, hier ist es nicht, die irgendwie durch dein Mikrofon herwandern. Ach, ey, die Tür ist zu. Ich höre sie ja nicht, ich habe ja aber auch Kopfhörer auf. Ich nehme mal eine Kopfhörer kurz ab, warte mal. Ja, hör mal nach. Na? Also mit meinen Ohren hier drin höre ich nichts von der Gitarre, gar nichts. Das ist total spannend, weil ich glaube, das Mikrofon, das hört das sehr wohl. Und ich kriege so ein bisschen mit. Das ist ja sehr interessant. Was ist das denn? Hast du einen musizierenden Nachbarn? Das ist Linda, die sitzt draußen auf der Terrasse und übt Gitarre. Ah. Ich habe sie ja infiziert. Mit der Gitarre? Ja. Oh, das ist ein schlimmes Wort in diesen Zeiten. Ja, stimmt. Stimmt. Nein, Gitarre. Wer kann denn sowas noch sagen? Ich habe sie mit meinem Wunsch, Gitarre spielen zu wollen, irgendwie so ein bisschen angesteckt. Sie hatte auch den Wunsch. Inspiriert, wolltest du sagen. Inspiriert wolltest du sagen. Ja, genau. Ja. Und sie möchte das jetzt auch und das ist ganz toll, weil jetzt können wir teilweise schon anfangen, zusammen ein paar Lieder zu singen. Cool. Ja, das ist sehr cool. Aber das ist ein Ding, dass du das hörst. Ja, vielleicht ist das auch einfach wegen meiner extrem guten Ohrigkeit. Naja, aber das muss ja auch erstmal hin zu dir. Also durchs Mikrofon, das Mikrofon musst du es ja schon hören, irgendwie. Sonst kommt das ja gar nicht hin zu dir. Ja gut, und eine Sache müsste ich natürlich noch sagen. Ich glaube, das liegt halt auch an meiner extrem guten Ohrigkeit. Ja, denke ich schon. Ja. Ja, aber ich habe letztens überlegt. Das ich habe ja auch erstmal hin zu dir. Ich hab letztens überlegt, wenn uns Leute, also wenn die das von Anfang an hören, was wir gemacht haben, ja, dann merkt man, glaube ich, wie wir uns so ein bisschen zurechtgestolpert haben und wie wir langsam jetzt hier sind, wo wir sind. Ja. Wenn aber Leute jetzt mit diesen Episoden, die wir jetzt machen, anfangen, dann würde ich am liebsten am Anfang immer noch sagen, alles, was wir sagen, könnten Hyperbolen sein. Alles sind Übertreibungen. Bitte behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr diesen Podcast hört. Ansonsten wird das eine sehr schlechte Zeit, wenn ihr das anhört, weil es sehr schnell so klingen wird, dass wir unglaublich arrogant sind und unglaublich selbstgefällig. Ja, ich glaube auch. Also wenn man jetzt so in den letzten Folgen einfach anfängt, Achim und Tobi mit ohne Ahnung zu hören, dann könnte der erste Eindruck sein, ey, was sind das denn für Arschlöcher? Wieso machen die sowas? Warum? Was für eingebildete Spinner, ja? Da mache ich sofort wieder aus, ey. Ja. Die sind ja richtig arrogant. Ja, ich glaube, so richtig. Ja, das hören jetzt wahrscheinlich nur noch die weiter, die das kennen. Die den Podcast Die Hartgesottenen. Ja, und für die ist es ja auch, ne? Also gerade jetzt in den Zeiten, wo es alles so ein bisschen ungewöhnlich ist und ein bisschen drunter und drüber geht, ist zumindest mein Wunsch auch, hey, warum nicht gucken, dass wir ein bisschen Unsinn in, ja, was ist das denn jetzt? Wo hört man uns denn jetzt? In den Wohnzimmern? Hört man uns jetzt auf der Couch? Beim Spaziergang? Beim Corona-Spaziergang mit zwei Leuten? Wo hört man Ja, mit zwei jetzt? Leuten ja, glaube ich, nicht. Also eher wenn alleine, glaube ich, ne? Also wenn zwei Leute jetzt nebeneinander gehen und beide hören unseren Podcast, dann würde ich sagen, dann haben die echt eine Schacke. Wir? Nein, die. Also das ist ja sowieso. Weil das könnte ich mir ja gar nicht, ich meine, man könnte sich ja auch nett unterhalten. Ach komm, also es gibt ja Dinge, die wichtig sind im Leben. Ja, ja, stimmt. Und wenn du jetzt sagst, ne, also wenn ich die Wahl habe, zwischen eine Episode von uns zu hören oder einen guten Freund in ein langes und tiefgründiges Gespräch, was glücklich macht, zu vertiefen, ja, dann würde ich doch sagen, hey, dann gehen wir doch mit dem Podcast. Ja, warum? Stimmt, hast du auch recht. Hatte ich gar also, nicht zu Ende überlegt. Nee, da hast du auch recht. Ja, ja. Ja, ist ja so. Ja. Ich glaube, deswegen können wir auch die Sachen, die wir hier machen, kurz und knackig halten, weil das, was wir initial gesagt haben, ne, die Pendelei zum Arbeitsweg, ne, wenn Leute in der Bahn sind, das ist ja kaum noch. Das ist ja kaum noch. 80 bis 90% fahren Leute weniger Bahn. Ja. 40-50% weniger Auto. Voll verrückt. Ja. Aber das hat ja auch kuriose Züge teilweise, so in einigen Städten, ne? In einigen Städten habe ich schon gehört oder gelesen, nicht gehört, hat keiner gesprochen, ich habe es nur durchgelesen, dass aufgrund der niedrigen Fahrgastzahlen die Betriebe, die ÖVPN, öffentlicher Personennahverkehrsbetriebe, dass die dann Züge und Busse gestrichen haben und einfach mal weniger fahren lassen. Mit dem, mit der komischen Nebenwirkung, dass jetzt, wenn welche fahren, alle wie Sardinen in der Büchse stehen. Dicht an dicht. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Nee, es wurde geschrieben, ist nicht so schlau. Und, hatte ich auch gehört. Ja, ja, und einige Städte, und ich glaube, dazu zählt Hamburg, die lassen einfach alle Züge voll fahren. Und die Bundesbahn hat auch schon gesagt, wir wünschen uns einfach jetzt leere Züge. Obwohl die auch schon ein bisschen runtergegangen sind mit der Taktung, glaube ich. Irgendwie, die fahren, glaube ich, teilweise so Sonntagsfahrpläne, obwohl zwischen Hamburg und Kiel weiß ich nicht, wo der Unterschied zwischen Wochen- und Sonntagsfahrplan ist. Da fahren vielleicht 5 weniger oder so. Okay. Ja, ist ganz spannend, was da so entsteht. Ja. Ich habe einen 3D-Drucker mir vor einiger Zeit zugelegt. Der kann Sachen in 3D drucken, jetzt gedacht. Wie das da so ein und 3D-Drucker macht. Bitte? Wie der so druckt halt, in alle Richtungen. Ne? In alle Richtungen. Ja. Und habe jetzt gesehen, es gibt eine Initiative, die heißt Makers versus Virus, glaube ich. Makersversusvirus.org. Da können sich Leute, und deswegen will ich das hier einmal eben sagen, da können sich Leute anmelden, die einen 3D-Drucker oder eine Fräse oder einen Lasercutter oder so haben. Und können dann mit unterstützen, mit 3D-Drucks zum Beispiel so eine Bedarfsmasken zu erstellen. Dann macht man so eine Halterung, dann kommt da noch eine, vorne so eine Folie rein und dann hast du eine Gesichtsmaske, die gegen Spritzer schützt. Inzwischen sind in der Community, sind die denn die ich so da gesehen hart? Habe, wer bitte ist hart? Ja, diese Maske, weil wenn ich so einen 3D-Drucker, der ach so, die Halterung schon hartes, das ist das, hartes was Material, ja, ja. Oder nicht? Ja, genau. Genau, also nachdem es, ja, das wird hart, genau. Und dann hast du so ein Ding, was um die Stirn geht, was quasi da die Halterung ist von dem Dingens. Und vorne vor wird dann so eine Folie eingesetzt. Ach so, das muss dann, also der 3D-Druck muss dann genauso sein wie der Schädel von dem, der sie tragen soll. Nee, gar nicht, weil die genau wie solche lustigen Dinger, die man sich um Weihnachten auf den Kopf setzt, die so komische kleine Herzchen haben, einfach ein bisschen biegbar sind. Und wenn dein Schädel ein bisschen dicker ist, dann biegt das ein bisschen auseinander. Und wenn dein Schädel kleiner ist, dann bleibt der nicht so auseinandergebrochen. Aber das muss doch dicht sein oben, oder nicht? Oder soll das gar nicht dicht sein? Nee, das muss ist das nur nicht. Eine Halterung. Das ist nur eine Halterung. Und du hast dann quasi so eine Klarsichtfolie vorm Gesicht. Und dadurch wird vermieden, dass wenn dann irgendjemand dir ins Gesicht hustet oder niest, dass du das halt auf deine Schleimhäute kriegst, weil du hast quasi so ein riesen Schild sozusagen vor. Irgendwie nur so eine Flatterfolie dann oder was? Eine etwas festere Folie, genau. Und die so kann man wie so ein Visier beim Motorsägen zum Beispiel. Stimmt, genau die Teile. Ja, du hast recht. Oder genau das, genau so oder beim Visier Schweißen. Ja, das ist ja wieder eine andere Schweißen, da kannst du ja nicht durchgucken. Warte, gibt es nicht so eine Dinger, die man da auch untertut? Oder beim Löten? Nein, oder wenn ich löte. Wenn ich löte, dann ziehe ich mir generell eigentlich sowas an, was andere als ein Ritterkostüm kennen würden, damit ich mir nicht wehtue. Und unter anderem halt habe ich dann auch so etwas, aber bei einer was ich gerade erzählt habe. Ja, aber bei einer Schweißmaske, die ist ja, das Sichtfenster ist ja so, dass du da. Sitzt du eigentlich gerade. Ich möchte dich einmal was fragen, wo du das gerade sagst. Sitzt du eigentlich gerade der Dartscheibe gegenüber? Ich sitze der Dartscheibe gegenüber. Na, ich nur. Ich wollte es nur einmal gerade nachfragen. Naja, weil du gerade sagtest, Schweißmaske. Ich meine, da kannst du ja nur, da siehst du ja nur in dem Moment was drin, wenn ein Lichtbogen vor deinen Augen erscheint. Sonst siehst du ja gar nichts. Sonst kannst du ja nicht durchgucken. Verstehst? Okay. Nee. Du nix, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich daran, dass es irgendwo der Fall war, dass man solche Schilder runterklappen kann. Das Einzige, was mir jetzt einfiel, ist noch der Ritter. Also der Ritter. Man kann sich anmelden auf diesen, ja. Genau. beim makersversusvirus.org, glaube ich. Und was ich noch sagen wollte, inzwischen sind da, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, ich bin da vor 3 Tagen mit reingegangen, 4000 Leute aus Deutschland, die sich alle aufteilen auf verschiedene Städte und dann die Sachen sammeln und dann nach Anfrage sowas drucken. Und wer fragt denn sowas an? Wer druckt oder wer möchte sowas haben? Also was ich hier in Hamburg gesehen habe, war jetzt das erste, was kam, ein Altenheim, die da irgendwie eine ganze Charge haben wollte. Eventuell legt das jetzt auch langsam los mit Kliniken, weil ich glaube, heute am Montag, 6.4., da landen diese Sachen auch im Fernsehen. Da gibt es eine Reportage darüber. Ach was? Vielleicht geht das da nochmal hoch. Ja. Und genau. Da druckst du jetzt fleißig mit deinem 3D-Drucker? Der rauscht da hinten, oder was? Genau, ich habe das natürlich gleich versucht. Und ich habe, blöderweise, bei allen anderen funktioniert es gut, ich habe blöderweise noch Probleme, da vernünftige Drucks hinzukriegen. Ich kämpfe da noch mit. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann viel beitragen kann. Ich bin noch am wie sagt man, kalibrieren. Bist du in der Testphase, sozusagen. Ja, schliert alles ein bisschen, zieht ein bisschen nach und da kommt nicht wirklich was raus, was du hinterher benutzen kannst. Also da sehen die anderen Ergebnisse wirklich toll aus, die ich so sehe im Netz hier. Und liegt das denn an deinem Material, was verdruckt wird? An deiner Litze oder an deiner, was ist denn das eigentlich? Das ist ein Kunststofffaden oder so, ne, oder? Ja, genau, das ist das Material, was ich benutze, ist PLA. Das wird aus Maisstärke hergestellt. Oh. Polymer irgendwas? Heißt PLA Gedöns. Auch, ne? Ja, genau. Polymere Maisgedönsstruktur. Polymere Mais, so heißt es ja ausgeschrieben. Ne? Das genau. Ist genau das dahinter. Und das kannst du dann in so einen 3D-Drucker einphasen. Fühlt sich dann auch an wie normales Plastik irgendwie, ist aber aus organischen Beständen hergestellt. Ja, aber man kann das essen dann auch. Weil wenn du Hunger hast, ne, dann kannst du ordentlich Mais mal reinbeißen. Kannst du ordentlich reinbeißen. Ne? Genauso auch wie, es gibt ja auch Kraftstoff aus Mais, ne? Wenn man mal Durst hat, genau. Dann kann man ja auch eine Tanke einmal eben kurz anzapfen. Einmal zack. Ja, aber diese Mais-Polymer-Gedöns-Geschichte, die zeichnet sich ja aus auch durch eine hohe Backigkeit. Deshalb nimmt man ja auch Maisstärke zum Backen. Erstaunlicherweise muss dann wohl die Backigkeit bei mir abgenommen haben, weil das ist genau das Problem, dass es irgendwie nicht aneinander backt. Das werde ich nochmal eruieren. Ah, okay. Hast mal geguckt, ist das vielleicht auch abgelaufen, das Mindesthaltbarkeitsdatum? Hat das ja. Ja, also was wohl bei solchen Filamenten, wie man da sagt, der Fall ist, dass wenn das ein bisschen feucht ist in der Umgebung drinne, ja. Dann sind die nicht mehr so gut. Das, und das ist wohl das Problem in so einer Küche drinne. So. Aber so feucht, so eine feuchte Wohnung hast du doch gar nicht. Aber in der Küche drinne ist schon mal feucht, öfter mal. Kannst auch. Du den nicht woanders hinstellen, den Drucker? Könnte ich, aber dann habe ich woanders keinen Platz mehr, deswegen mache ich das nicht. Und auf dem Balkon, bei schönem Wetter? Ja, das würde gehen und dann müsste ich ihn dabei immer schnell wieder reinholen. Nee. Ja, ich wollte da nicht. Ich könnte dir, aber ich weiß, ja, ich habe ja so einen elektrischen Luftentfeuchter. Also so eine richtige Kältemaschine. Aha. Ja, weil ich habe ja hier in Langhorn, Studio Langhorn, ist ja so ein bisschen, wir sind ja hier so ein bisschen im Bereich eines erhöhten Grundwasserspiegels. Und das Haus hat ja immer nasse Füße. Und deshalb muss man hier wirklich viel lüften. Und wenn man mal irgendwie bei blödem Wetter und man hat mal Wäsche gewaschen und muss jetzt im Raum aufhängen, dann muss ich meinen Luftentfeuchter anschmeißen. Sonst habe ich hier ruckzuck mal 80% Luftfeuchtigkeit. Wow. Und das ist, ja, das ist viel. Ich habe immer so 65. Ja, gut. Da will ich immer hin. Ne? Also, was habe ich jetzt? Warte mal, lass mich mal eben gucken. Leuchtet die rote Lampe? Leuchtet sie? Nee, jetzt habe ich, wow, jetzt bin ich fast viel zu trocken, 42. Oh, das ist ja schon. Erhöhte Sprödigkeit. Ja, das ist schon erhöhte Gefahr für Lungenentzündung, hätte ich fast gesagt. Das stimmt aber, ja, ich glaube auch. Vielleicht stelle ich da mal, ich habe so ein Feuchtigkeitsmessgerät hier noch liegen, was gerade nicht geht, warum auch immer. Ja. Weil da ist was defekt, glaube ich, im Gerät drin. Dann werde ich das mal darüber stellen und nächstes Mal berichte ich dir, Achim. Ja. Da werde ich dann eindeutig berichten. Also ich möchte auch nicht mehr ohne mein Feuchtigkeitsmessgerät leben. Also Feuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt zeigt er mir alles an. Und also in Räumen, wo ich das nicht weiß, diese Parameter, fühle ich mich seit 2 Jahren nicht mehr so richtig wohl. Komischerweise. Witzig, was das macht, ne? Ich habe auch ein CO2-Messgerät, was direkt vor meinem Bildschirm immer zu sehen ist. Ja, stimmt. Das finde ich auch sehr abgefahren, dein CO2-Messgerät. Genau. Und dann habe ich noch zwei CO2-Sensoren selber gebaut für so ein Home-Automation gelötet. Und da ist mal interessant zu sehen, wie sich das ändert durch eine Person alleine, geschweige denn 2 oder 3 Leute sind hier. Ne? Ja. Wenn ich dann daran denke, wie man teilweise dann im Job sitzt und dann irgendwie so denkt, irgendwie sitzen wir hier jetzt schon 4 Stunden in diesem Raum und irgendwie kriege ich Kopfschmerzen und kann mich nicht mehr konzentrieren. Und ich denke so, ich mache das Fenster auf, sobald ich denke, die Luft dickt. Voll krass. Ich war immer dieser Typ, weiß nicht, da gab es doch bestimmt bei dir auch jemanden in der Schule, oder? Ich war immer der Typ, der gesagt hat, können wir Fenster aufmachen? Und ja, so einen hatten wir auch. Ja, ja, das war dann nicht. Waren aber voll nervig, die Typen. Echt, weil das, oder? Ja, im Winter war das immer so kalt denn irgendwie. Echt, ey, was will der mit frischer Luft, weißt du? Dann mach mal zu hier, schön warm, was soll's. Ja, ja, und ich habe mir immer gesagt, meine erfroren sind schon viele, erstunken noch keiner. Also. Aber das ist ja nicht wahr. Das stimmt ist das ja gar nicht. Ich dachte, nein, immer, das ist das eine Gefahr. So. Echt? Nee, du kannst an CO2, wenn nur CO2 da ist und wenig O2, dann kannst du daran auch verrecken, ne? Ja, aber ist da noch nie einer in so einem Raum in der Sitzung tot umgefallen irgendwie? Aber wie weißt du das? Wie weißt du das? Vielleicht passiert das ja häufig und ständig, aber da immer der gesamte Raum betroffen ist, bleiben halt keine Leute über, die darüber reden können. Dann bleibt da keiner. Ja, das macht Sinn. Ja. So. Also das ist ein grassierendes Problem vielleicht. Aber oder trotzdem, vielleicht irgendwie nicht. Müssen die ja abtransportiert werden. Irgendwann kommt doch die Reinmachfrau oder der Reinmachmann, der da reine macht. Macht Fenster auf, dann wird erstmal durchgelüftet. Hm? Naja, aber dann kommt das da raus, oder nicht? Weil dann würden die da ja liegen. Dann würden ja, was ist denn dann? Diese Reinigungskräfte. Kommt dann die reine Frau? Ja. Irgendwann sagen, hallo, hier liegen ein paar Leichen, kann die mal einer wegmachen? Ich bin da nicht für zuständig. Ja, aber oder vielleicht kommt dann der CO2-Mann. Der CO2-Mann? Ja, das kann natürlich sein. Ja. Und dann sind die weg? Also das ist für mich eigentlich, jetzt muss ich wirklich mit Abstand, die wahrscheinlichste Erklärung. Ja, dass der CO2-Mann kommt. Genau. Das glaube ich auch, ja. Es wirkt so, als ob du gerade kurzfristig abgelenkt warst. Ich habe Linda gewunken, die ist gerade reingekommen vom Gitarrespielen. Aha. Dann will ich mal gucken, ob jetzt noch weitere Gitarrentöne kommen, dann würde ich mir nämlich Gedanken machen. Also wenn du jetzt noch Gitarre hörst, dann hast du einen Dachschaden. Oder ja gut, okay, aber dann erzähl mir doch mal was ich noch nicht weiß. Irgendwo anders her. Kann ja auch sein, dass einer bei dir Gitarre spielt und das gar nicht Linda war, die du gehört hast. Ja, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich oder? Ist das der Fall gewesen, denke ich mal, ja. Ja. Ja. Bei Langhorn ist das schon ein bisschen weit weg von Barmbek her. Weiß ich nicht, also wenn ich jetzt mit dem Flugzeug wegfliege, dann will ich auch schnell von A nach B. Also ja, aber jetzt mit dem Schall. Und wenn ich eine Ameise bin, ist eh alles immer alles. Ja, aber 300 Meter und so in der Sekunde. Aber jetzt, wo wir gerade über Schall sind nochmal, ne? Na, pass auf. Ja pass eine auf. Sache noch. Ach, eine Sache jetzt. Wie schnell ist der Schall in der Luft drin? 333 Meter pro Sekunde. 333 Meter pro Sekunde. Ich habe nämlich letztens ein Phänomen gehabt. Was heißt ein Phänomen? Ich habe Gitarrenunterricht gehabt. Und das ist ja auch jetzt über so ein Videotelefonie gedöns mit meinem Gitarrenlehrer. Ja. Und dann sollte ich irgendwie einen Takt spielen und dann sagt er, stell mal dein Metronom auf 96 und dann mach mal das und das und spiel mal danach und so. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat der wohl auf seinen Bildschirm gesehen, dass ich mit den Augen irgendwo mal anders hingeplärt hat. Und dann hat er sofort gesagt, sag mal, blinkt dein Metronom? Ich sage, ja, das blinkt. Ja, dreh das mal um. Du darfst das nicht blinken sehen. Weil, ist ja klar, das hat ja, und das wurde mir dann erst bewusst. Er sagt, du musst das ja hören, das Metronom. Du musst ja nach dem Gehör deinen Takt spielen. Und wenn du jetzt einmal das hörst, der Schall, der ist ja wesentlich langsamer unterwegs als dein Auge. Das Blinken, das geht ja mit Lichtgeschwindigkeit. Das hat ja eine ganz andere Geschwindigkeit. Und dann kommt dein Gehirn nämlich durcheinander. Und dann lernst du das nicht. Und da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Also das finde ich ja ein bisschen debattierfähig. Wie weit steht das Metronom von dir weg? Wie weit steht das weg? Halben Meter maximal. Weil der Unterschied, und das kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch, wenn du irgendwo Ballspiele siehst und die sind weit weg oder irgendwas knallt in der Entfernung, dann siehst du ja die Bewegung gerade in der Entfernung zuerst und dann hörst du es etwas verzögert. Oder bei Gewitter. Gewitter, irgendwo schlägt der ein, der Gewitter. Und das Donnern hörst du ja erst ein bisschen verzögert. So, ne? Das heißt also, alles, was 333 Meter weg ist, das siehst du und dann eine Sekunde später hörst du es. Ja, 333 Meter. Dann bei 150 Meter siehst du es und nach einer halben Sekunde hörst du es. Bei 75 Meter siehst du es, Viertelsekunde. Bei, was kommt dann wohl? 37,5, dann Achtelsekunde. Und dann nochmal ein Zehntel davon ist eine 80stel Sekunde Verzögerung. Ja. Ich weiß nicht, ob man, also ich kenne mich mit Musik jetzt zu wenig aus, als dass man sagen kann, wir machen mal eine 80stel Pause. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Für die Übung ist das nicht gut. Das ist ja interessant. Ja. Aber ich glaube, ich kann das auch verstehen, weil es den Fokus zieht für zwei Sachen. Du sollst dich auf eine Sache konzentrieren, aufs Gehör. Und das ist der Hintergrund. Ich würde nur die Argumentation, das verstehe ich, Argumentation ein bisschen debattieren. Ja, gut, wenn man das jetzt so Korinthenkacker-mäßig sieht wie du, dann kann das natürlich sein. Also Töne sind hier heute. Mein lieber Scholli. Erst sagt der eine Mann, der liebend gerne unterbricht, dass ich ihn nicht unterbrechen soll, was mir natürlich leid tut, aber das war schon. Wer hat das gesagt? Ich? Das hast du, das, ja, hast du. Hab hast ich gesagt? Du, lass mich doch mal ausreden. Denk ich so, echt? Okay. Also das ist schon mal spannend, dass das von dem Mann kommt. Steile Vorgabe, ja. Und jetzt gibt er mir etwas, wo er nachfragt, ja, ob das so sein könnte. Und pass auf, und ich erläutere das, ja, aus meiner Sicht, ja, und sag, pass auf, danke für die Frage, dass ich fühle mich geehrt, das beantworten zu dürfen, ja. Und dann werden wir dann strikt draus gedreht. Ja, es war nicht ganz sauber von mir, muss ich jetzt sagen. Also ich fühle mich immer wohl bei dir, Achim, muss ich echt sagen. Es ist ganz toll mit dir. Also ist wirklich erfrischend auch. War ein toller Podcast. Achim. Ja. Danke, das war das Schlusswort. Nee, also so geht das ja nicht. So geht das ja nicht. Nee. Auf keinen Fall. Also auf jeden Fall ist das, man soll es ja tatsächlich hören. Man soll ja nach Gehör spielen und nicht nach Sicht. Und da debattiere ich gar nicht, genau. Na, das ist der Grund. Vielleicht jetzt nicht hat tatsächlich gesagt, mit die beiden Geschwindigkeiten auch noch. Das kommt dann oben drauf noch vielleicht. Von der Geschwindigkeit, ja. Ich habe das nämlich mal gehabt. Ich habe für einen Kumpel ein Video abgemischt, ein Musikvideo. Und was ich hier gerade aufhabe, sind meine Bluetooth-Kopfhörer. Meine Blauzahn-Kopfhörer. Und wie es wohl so ist, und das ist mir danach jetzt nochmal richtig klar geworden, Blauzahn-Kopfhörer und Blauzahn-Lautsprecher haben immer eine mini kleine Verzögerung. Das heißt, wenn ich das Knöpfchen drücke und ich will selber Musik spielen oder will ein Musikvideo auf den Takt genau legen und ich habe Bluetooth-Kopfhörer an, verschiebe ich das automatisch ein bisschen. Dann hat er sich das angeguckt und sagt, warum ist das alles verschoben? Ich so, hä? Ihr habt das doch genau auf den Takt gelegt. Und dann habe ich mir andere Kopfhörer genommen, die kabelgebunden sind, die kein Bluetooth haben. Und habe gehört, oh, fuck, tatsächlich. Ja, alles klar, da ist eine kleine Verzögerung drin. Wer hätte gedacht? Bluetooth hat eine Verzögerung. Naja, und das ist ja auch nicht so weit. Also insofern ist das gar nicht so weit hergeholt, das Argument. Das hat ja nichts mit der Entfernung zu tun. Das hat ja von der Lichtgeschwindigkeit und von der Technik her. Und von der Schall und so. Und wie ist das denn im Wasser? Im Wasser, Tobi, der Schall, der ist doch schneller im Wasser, ne? Der ist sehr viel schneller, genau, und trägt sich sehr viel weiter. Ja. Ja. Genau. Das weiß ich auch nur, weil ich damals eine Mickey Maus bekommen habe, wo Wahlgesänge auf so einer Plastikplatte drauf waren. Und da war dieser Fakt mit bei der Mickey Maus. Da habe ich Wahlgesänge gehört im Wohnzimmer. Ja. Ich weiß auch, dass das schneller geht und weiter trägt, aber ich weiß nicht, wie viel schneller das geht. Ich weiß nicht, wie viel Meter. 30 Meter etwa mehr. 30 Meter in der Sekunde drin. Im Faktum. Im Quadratsekunde. 30 Meter in der Quadratsekunde können sich Wale schneller unterhalten. So. Aber das kommt ja wahrscheinlich auch auf den Salzgehalt an, oder nicht? Wird ja. Kommt drauf an, ja. Also, ja, genau. Also, wenn du an der Stelle kommst im Meer. Ja, pH-Wert. Oder ein bisschen mehr Salz ist. Ja, ne? Ja. Da ist gleich nicht mehr. Weil das 30, Salz, das trägt 50. ja auch, oder nicht? Ja, genau. Da haben wir nicht mehr, ja, genau, haben wir nicht mehr 50, sondern 50 dann hinterher. Und Schallübertragung. So ja, genau. Von der Durchsatzrate im allgemeinen Alkoholspektrum des desoxyrylianischen Komplexidanonukleizen ist genau das ein Effekt daraus. Auf jeden Fall. Ja, also, das genau. Kann man so sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das ist etwas, was mir persönlich auch fürs Leben sehr wichtig ist. Muss ich auch sagen. Ja, also wenn du mal merkst, dass dein pH-Wert und dein Salzwert anders ist, kann es sein, dass du langsamer läufst. Das ist ja was, wo wir ja, alle das ist ja, das kennt man ja. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das wissen wir doch. Das ist jetzt ja nichts Neues. Also, nee. Das ist jetzt ja nichts. Man merkt das ja auch, wenn der eigene pH-Wert ein bisschen absenkt. Das spürt man ja, oder nicht? Man wird ein bisschen elektrisch manchmal, ja? Ne, haben wir schon gehabt. Man fühlt sich ein bisschen salzig an auf der Zunge. Oder manchmal ist man sauer auf jemanden, weißt du? Wenn man sauer ist, dann ist der pH-Wert verschoben. Das hat gar nichts mit der Psyche zu tun. Nee. Fällt der pH-Wert ab? Ja. Genau. Wird man sauer. Wenn man da ein bisschen Lauge trinkt, dann wird man auch ausgeglichen. Bitte nicht nachmachen zu Hause. Achtung, das ist eine wichtige Nachricht. All das, was hier drin gesagt wird, ist manchmal recht frei erfunden. Macht es bloß nicht. Naja, aber man kann auch ein bisschen Seifenlauge mal trinken. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Pupst man dann eigentlich Seifenblasen? Ich glaube, wie schon. Ich glaube, das probiere ich nachher mal aus. Hast du einen Instagram-Account? Nee, hab ich nicht. Kein Instagram und auch kein Facebook. Aber stell dir mal vor, du pupst da so eine Blase, so eine schöne. Das ist doch toll. So eine Seifenblase. Das ist doch super toll. Ja, du musst aber nur immer irgendwie ein Loch in der Büchse haben, damit die Blasen da rauskommen können. Ja, Freunde, das hört ihr euch gerade freiwillig an im Internet und keiner zwingt euch dazu. Ihr könnt jederzeit ausmachen, das ist eure Entscheidung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Naja, müssen wir mal ausprobieren. Ne? Also schön Lochfaktor, Lochfraß in der Hose. Ja, genau. Und dann geht das auch vorwärts. Guck mal, jetzt haben wir, das ist so spannend, oder? Jetzt haben wir wieder so einen stillen Moment. Was jetzt wohl passiert? Bin sehr gespannt. Ja, man weiß es immer nicht. Ich guck dich jetzt so ein bisschen an, wie du forschst, habe ich so das Gefühl. Ich gucke so ein bisschen, was gerade geschieht. Wie gesagt, aber du guckst ja irgendwie mir gar nicht in die Augen, ne? Kann das sein? Kann man sich das? Kann man sich jetzt überhaupt, das kommt, weil wir gucken uns nicht in die Augen, weil wir nicht in die Kamera gucken, sondern auf den Bildschirm gucken. Das ist das, ne? Ja. Das ist das. Ja. Guck mal, jetzt. Ja. Ist besser, wenn ich meine Augen weit aufmache. Guck bitte wieder in die Kamera gucken. Nein, ich habe Angst. Ist es angenehmer für dich? Nein. Guck bitte wieder auf den Bildschirm. Nee, das war nicht gut. Oh, jetzt ist dir schlecht. Oh Gott. Okay. Ja, ist mir gerade ein bisschen schwindelig geworden. Ach du Heiliger. Aber das nimmt ja tatsächlich echt zu mit dieser ganzen Videotelefonie. Das machen ja Leute, die das vorher noch nie gebraucht haben eigentlich, ne? Also ganz viele Firmen haben es vorher schon gemacht, aber wird jetzt immer mehr. Ja. Ne? Ganz viele Kurse finden da jetzt statt, Schularbeiten finden da jetzt statt. Im schulischen Kontext wird es benutzt und Berufsschule und Ausbildung und überall jetzt diese Videotelefonie. Und ich weiß nämlich noch, als ich klein war, ne, als ich noch ein kleines Kind war, gar nicht so klein, sondern schon ein bisschen groß, so in den 80er Jahren, ja, 80er Jahre, kommt hin. Da haben wir uns ja so, das war ja Science Fiction irgendwie, mit so wie Enterprise, ne? Mit Bildtelefonieren und so. Aha. Und da haben wir schon irgendwie so, ja, pass mal auf, im Jahre 2000 gibt's das bestimmt. Aha. So hat man denn so rumphilosophiert und jetzt, ne, benutzt man das täglich fast. Genau, und das ist auch total geil, dass wir die Chance haben, das zu nutzen. Ne? Da wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben inzwischen Computer, die das aushalten. Die Situation ist blöd. Ja, ich wünsche keinem, dass natürlich. Er irgendwie betroffen ist von dem, was jetzt aktuell hier grassiert. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das schon immer super interessant, ich nenne das immer den Remote-Faktor. Remote heißt für mich, dass man nicht irgendwo hinfährt, nicht ins Büro fährt, nicht zu einer Schulung fährt, sondern über einen Videocall mit Leuten spricht. Diesen Remote-Faktor fand ich schon immer sehr interessant und habe das deswegen so spannend gehalten, weil ich immer dachte, warum muss man pendeln? Ja. Warum muss ich pendeln? Ja, ja. Ich meine, muss man. Klar. Bei dir kann ich es verstehen, ne? Wenn du was Handwerkliches zu tun hast, okay, ne? Wenn du da mal dafür hin musst, logisch. Und genauso auch bei meinen Freunden, die irgendwie, wenn sie Handwerkliches zu tun müssen, wenn sie ins Klinikum müssen, wenn sie in Rettungsdienst fahren müssen, da kannst du nicht zu Hause sitzen und warten. Das geht ja nicht. Ne? Aber in meiner Profession, da IT-Bereich und so, da funktioniert das 1A. Ja, und jetzt das alles remote zu machen, spielt mir persönlich eigentlich in die Hände, weil ich das schon so lange verfolge und so lange mache. Das ist so interessant irgendwie, dass alle jetzt mal das erfahren. Und ich glaube einfach, dass, und das betrifft ja tatsächlich die ganze Welt, das ist ja das Irre, das ist ja nicht landesbezogen, sondern das ist in der gesamten Welt, was hier gerade geschieht. Global, ne? Ja, genau, das ist wirklich echt irre. Ich glaube und ich hoffe einfach, dass das in Zukunft, wenn sich die Dinge normalisiert haben, dass eine veritable Option bleibt, wo die Leute dann keinen Bammel mehr vorhaben und nicht wissen, was das auf sich hat. Dass sie einfach sagen, komm, wir treffen uns jetzt nicht mit 80 Leuten in Shanghai und aus der ganzen Welt, sondern wir machen jetzt mal eine vernünftige Videoschalte und dann bleibt jeder mit seinem Arsch in dem Land, wo er gerade ist und in der Stadt. Ja, es gibt so viele unsinnige Veranstaltungen, wo man dann auch irgendwie, ich sag mal, gerade in der Bürokratie oder gerade in den Behörden, wo man dann eine halbe Stunde ein Treffen hat. Ja, und dann müssen die Leute aus, keine Ahnung, wo aus der Umgebung zusammengetrommelt werden, weil sie nicht da vor Ort sind, weil das halt schon so halbwegs verteilt ist, die Büros, müssen sich dann treffen, fahren eine Stunde irgendwo hin, reden eine halbe Stunde, sagen, finde ich gut, fahren wieder. Ja, aus der Abteilung was Neues? Nö. So nach dem Motto und fahren wieder weg. Und dann hast du 2 Stunden auf deinem Popo gesessen, hast ein bisschen Auto gefahren, hoffentlich unseren Podcast 3-mal gehört irgendwie auf dem Weg hin und zurück. Besser ist. Weiß ich auch, natürlich, genau, um gut eingestimmt da anzukommen. Und um aufgefangen zu werden, wenn es mal mies lief, dass wir natürlich da dann die mentale Stütze sind, wenn es dann grummelig zurückgeht und wir gemeinsam lachen. Wieder, also unsere großartige Bescheidenheit möchte ich einmal kurz hervorheben, die wir hier im Podcast durchaus immer wieder machen. Aber nichtsdestotrotz, also das ist wirklich Wahnsinn, wo man dann manchmal sagen kann, ja, schaltet euch doch kurz zusammen und dann kann man doch sich das ganze Gereise sparen, was doch keinen Mehrwert dazu fügt. Ja, das jetzt mal zu spüren und quasi eigentlich die Erkenntnis zu haben, das, was hier gerade passiert, das geht ja auch. Für die, wo es funktioniert, finde ich eine sehr positive Erfahrung. Nochmal, ich finde die Umstände nicht toll, aber ich finde die Erfahrung sehr positiv. Ich bin der Überzeugung, dass man auch dadurch so ein bisschen, ne, Stichwort Umweltgedanke, Fahrzeiten runterbringen kann, Pendelzeiten runterbringen kann, ja, dass man einfach nicht mehr so viel durch die Gegend pesert. Weil man das remote machen kann. Da ruft man eben an oder man macht einen Videocall oder was auch immer. Whatever, man. I don't know. You know anything else? Yes, no, whatever. Yes, man. Come on. Yes, Achim, you want to say something? I say, yes, man. Come on, Achim. Nee, please danke, ich höre dir gerade zu. Nee, ist alles sehr... Nee, ich finde es wirklich toll. Wie siehst du das denn? Also für dich ist es ja, glaube ich, was Neues, ne? Du bist ja dann dem Ganzen noch nicht so zugewandt gewesen davor, oder? für mich ist das eine ganz neue Erfahrung. Und ich kriege das da so ein bisschen mit von über meine Frau, die ja jetzt auch gerade diese Erfahrung macht mit Impro-Theater und Impro-Theater-Online-Kursen, wo sie jetzt auch schon ja viel am Rumtesten waren, das online zu machen und so. Ja. Und und sie hatte gestern tatsächlich auch die haben das auch mit diesem Programm gemacht und einer ist Host und da sind ganz viele Leute drin und man kann dann Leute auch in einen kleinen Raum schicken sozusagen. Ja. Da ist man dann nur zu zweit. Ja. So, und dann war Wiebke mit Leuten in so einem Raum und die waren jeweils zu zweit da und die kannten sich nun schon vorher, also sie wissen, wie sie aussehen, wie sie, ne, welche Körpersprache sie haben, also die sind sie vorher schon physikalisch begegnet. Aber sie hat gesagt, das war jetzt in diesem Kontext, den sie da hatten, war das nochmal eine ganz neue und eine ganz innige Begegnung, die sie da hatten. Und das fand ich spannend. Das fand ich total spannend, das zu hören. Also ich wäre ja auch eher, also da habe ich vielleicht so ein bisschen Vorurteile oder da bin ich irgendwie vielleicht ein bisschen fest in meinen Meinungen. Ich würde jetzt eher sagen, ja, okay, Video, Telefonie, das kann man ja alles machen, aber das ersetzt ja keine persönliche Begegnung. Soll es ja auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich, ja? Und es ist aber eine andere Art von Begegnung. Und ja und ich hätte vorher gesagt, die physikalische Begegnung wäre höherwertig, aber das würde ich heute nicht mehr sagen, weil das muss man ja gar nicht so werten oder so. Das hat, ne, das geht ja, findet ja auf anderen Ebenen statt. Ja, ja. Und das ist eine andere Plattform und jede Begegnung hat seine Daseinsberechtigung und jede Begegnung ist gut. So, aber da sind es auch sehr innige Begegnungen gewesen. Und das fand ich so neu. Ne, dass die da auch so neue Sachen, neue Dinge an sich festgestellt haben oder beobachtet haben oder so. Das ist wirklich sehr spannend. Ich habe das auch benutzt auf einem Workshop, den wir on the fly schnell erstellt haben, vorletzte Woche am Freitag. Und da haben wir auch solche Unterräume benutzt. Ja, und dann habe ich auch da, die Leute kannten sich nicht. Ja, das ist auch nochmal spannend, nochmal was anderes, ne? Die waren sich fremd, aber die waren recht offen, eine recht offene Mentalität, auch so ein bisschen wie Improvisateure, die ja auch recht offen und neugierig sind, ne? Dort haben wir dann ein, zwei Aufgaben an die verteilt, an die Gruppen. Und als Host, als der das Meeting dann hält, kannst du dann immer noch in die Räume reingehen und noch kurz dich tatsächlich auch zeigen, dass du dann da bist, was ich ganz interessant finde. Das ist also auch so ein bisschen wie durch Arbeitsgruppen durchgehen. Ja, also das funktioniert damit irgendwie ganz toll. Es ist anders, aber es ist ein guter Ersatz im Gegensatz zu so einem riesigen Skype-Call, wo man keine Gruppen bilden könnte. Ja, okay. Das ging ja gar nicht. Da müsste man dann irgendwie rausgehen, da müsste man einen anderen Skype-Call aufmachen, dann nochmal mit den anderen sprechen, dann irgendwie wieder zurückkommen, dann chatten. Also das ist schon multo complicated und das ist da wirklich easy gemacht und wirklich einfach gemacht, dass man da auch miteinander gut kommunizieren kann. Ja. Irgendwas ist hier gerade bei mir rot geworden. Ich weiß aber nicht, was. Okay, dann würde ich sagen, ist das der perfekte Punkt, wo wir unsere Folge langsam dem Ende zuführen können. Nicht, dass uns hinterher noch was verloren geht. Nicht, dass da tonverlustig wird. Ja, das wäre natürlich tragisch. Dass wir einen Tonverlust haben oder so. Genau, da scheint irgendwas jetzt bei dir gestoppt zu sein. Ich hoffe mal, das ist nicht weiter schlimm. Alles neue Technologien, die wir hier benutzen. Wir experimentieren ja auch ständig aufs Neue. Auch wir sind über Remotigkeit miteinander verbunden und was haben wir noch, Achim? My love. Achim, my love. Achimero, my love. Ah, Tobi. Anything else? Yes, no. Mein Remote-Tobi. Oh, guck mal. Remote-Tobi. Remote-Tobi. Mein Remote-Tobi. Ja, schön. War sehr nett, mit dir zu plauschen. Jetzt via Videochat. Ja. Via Remotigkeit. Genau. Und das halten wir auch eine ganze Zeit lang so aus. Und irgendwann können wir uns dann aussuchen. Wollen wir remoten oder wollen wir uns echten. Physikalisch begegnen? Wollen wir echten ja. oder remoten? Wollen wir echten oder? Ich glaube, das wäre dann die Frage, die wir uns stellen können im Telefonat genau. davor. Irgendwann, wollen genau. wir heute echten? Echten wir uns heute oder remoten oder wollen wir heute remoten? Ja. Ja, genau. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Okay, ja, dann cool. würde ich sagen, wieder mal ein Experiment erfolgreich durchgeführt. Ob es glückt, das sehen wir danach. bleibt alle gesund. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Genau, kommt habt gut eine durch gute die nächste Zeit. Zeit. Genau, und wir hören uns dann in einiger Zeit wieder. Also, bis dahin und tschüss. Tschüss. Hi, alle zusammen. Heute wieder beim Podcast mit ohne Ahnung, wo wir euch ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Pendelzeit versüßen, sondern die Zuhausezeit. Oder Achim? Oder die Spaziergehzeit. Oder. Stimmt. Oder wir begleiten euch in die Badewanne vielleicht ja auch. Vielleicht dürfen wir das. Das wäre der Hammer. Das wäre ein Ritterschlag. Das wäre ein Ritterschlag. In der Wanne. Genau, und dafür haben wir heute ja sehr aufschlussreiche Themen natürlich mitgebracht. Wir unterhalten über Vogelgezwitscher, über Schallwellen, über Lichtgeschwindigkeiten, über Verzögerung und Beschleunigung. Und über Echtigkeit und was wir wohl gesagt haben. Remotigkeit. Echtigkeit, echten, und, ob wir uns echten wollen, oder ob wir remoten genau, wollen, sowas. Ja, genau. Okay. Ja. Und was hatten wir denn noch? Ich glaube, das werden wir in der Folge hören. Also, viel Spaß. Ja, mein Name ist dann. Tobi. Und mein Name ist Achim. Die war, glaube ich, schon gar nicht so doof.